12. Von Frascati bis Neapel. An Detlef Freiherrn von Lilienkron in Alt-Rahlstedt bei Hamburg. Terracina, den 14. Juni 1902. Mein lieber Detlef, wenn ich es unternehme, dir in raschen, prima vista niedergelegten Zeilen einen Teil dieser von Tag zu Tag herrlicher werdenden Reise zu erzählen, so weiß ich wohl, dass ich dir nichts von dieser Schönheit in die Seele geben kann, das nicht viel mächtiger schon in ihr lebte, von Gnaden deiner Fantasie, die sich schon einmal vom Triberg nach Palermo geschwungen hat. Verzeih mir die Gnaden der Fantasie und das Geschwungen, ich weiß, du liebst solche Worte nicht, aber in diesen Gegenden, wo alles großartig ist, kommen sie einem von selber. Das geht so weit, dass man hier am liebsten Lateinisch schriebe, oder wenigstens Italienisch, wenn man's nur könnte, oder in Versen. Aber ach, ich bin zu klein, als dass ich mich an diese Schönheiten schnell versfüßig heranzudichten getrauen dürfte. Mehr als Notizen darfst du denn nicht erwarten. Der heutige Tag bescherte uns vieles und höchst Verschiedenartiges. Das Albanergebirge, die Pontinischen Sümpfe und das Tyrrhenische Meer. Der erste Teil des Weges führte uns über Marino, Castel Gandolfo, Albano, Genzano, Civita Lavinia nach Velletri. Ein ganz herrlicher Weg, mit allen Schönheiten südlich üppigen Mittelgebirges. Einem Baumwuchs wie dem dieser Landschaft sind wir noch nicht begegnet. Hier gedeiht eine Ölbaumart zu der Höhe und Stärke von Eichen. Und die Eichen selbst sind, goethisch zu reden, aufgetürmte Riesen. Aber so schön dieser Weg ist, so unsicher scheint er zu sein. Nirgendwo haben wir bisher eine solche Menge von Gendarmen beobachtet. Nicht allein, dass wir sie auf der Straße patrouillieren sahen, sie tauchten auch bei unserem Herannahen zuweilen plötzlich aus dem Gebüsch auf. Und hier wird uns erzählt, dass uns außer denen, die wir an der Uniform erkennen konnten, mindestens ebenso viele in Zivil begegnet sein mögen. Der Grund dafür mag einmal darin liegen, dass diese Straße von alters her von Briganten bevorzugt worden ist. Wie denn auch der Anfall auf den Herzog von Meinigen vor einigen Jahren sich hier abgespielt hat. Dann aber mag sich die Fülle von Sicherheitsorganen auch daraus erklären, dass der König seine Automobilfahrten gern auch bis auf diese Gegend ausdehnt. Es kann auch kaum eine geben, die mehr zu Automobilfahrten verlockt. Zwar führen die Straßen immer auf und ab, aber nie in Steigungen, die zu einem langsamen Tempo zwingen. Und dabei sind sie vorzüglich gehalten und sehr breit. Unser Adlerwagen, der schon Schlimmeres hinter sich hat, rollte im schönsten Rhythmus glatt dahin, dass das Fahren allein schon eine Lust war. Wie die Landschaft von außerordentlicher Schönheit ist, so sind die Ortschaften überaus interessant durch ihre Lage und Bauart. Und unter den Einwohnern sieht man noch viele in alter Tracht, freilich auch eine auffällig große Anzahl von Bettlern aller Art, alte und junge, verkrüppelte und gerade gewachsene, blinde, taube, lahme. Man möchte meinen, dass hier die Bettlerrepublik liegt. Malerisch genommen beeinträchtigen diese Leute die Landschaft durchaus nicht. Denn ihre Zerlumptheit hat Tradition und Stil, und sie wissen sich mit einem gewissen feierlichen Anstand zu bewegen. Diese Bewegungen und jede ihrer Gesten sind in ihrer Art schön, weil sie sehr ausdrucksvoll sind. Und dem ästhetischen Genuss daran darf man sich ohne viel sentimentale Gewissensbisse hingeben, weil das Ganze in der Tat eine Art Schauspiel ist und man wirklich bejammernswertes Elend, dessen Anblick wehtut, kaum darunter gewahrt. Das Betteln ist hier ein bürgerlicher Beruf und wird als Kunst betrieben. »Gell, das ist ein ausgezeichneter Bettler«, sagte uns ein Mann, der uns beobachtet hatte, wie wir vor einem malerisch Zerlumpten gehalten hatten, um ihm ein paar Soldi zu geben. »Dieser Alte wird von allen Fremden bewundert und mit Recht. Keiner hat so gute Gesten wie er beim Betteln. Wir selber sehen es gern.« Das ist also eine Art Theater. Und man sieht wieder einmal, wie weit uns die Südländer in der Kunst des Lebens überlegen sind. Selbst das Elend wissen sie zu stilisieren und zu einem Ornament des Lebens zu machen. Der Albanersee, dessen man sich aus Plutarchs Lebensbeschreibung des Camillus erinnert, ist ein Gewässer von düsterer Schönheit. Hoch über ihm thront Castel Gandolfo, eine päpstliche Sommerresidenz. Und uns Deutschen besonders bekannt, weil Goethe hier seine schöne Mailänderin kennengelernt hat. In diesen Gegenden ist er viel mit Skizzenbuch und Zeichenstift herumgestrichen. Seine vornehme Lebenskunst geht freilich noch über die italienische, denn in ihr war noch die deutsche Zutat der Erkenntnistrieb. Wo immer er war, genoss er nicht nur alles, was den Sinnen freundlich ist, sondern führte auch alles dem Sinne seines Lebens zu, immer bewusst an sich selber arbeitend, als der gewaltige Selbstgestalter und Künstler mit allen Mitteln. Für uns Deutsche ist Italien auch deshalb das ergiebigste Reiseland, weil mehr als sonst unsere Gedanken immer wieder zu Goethe geführt werden. Und wohin ließen sich die Gedanken eines Deutschen lieber führen als zu Goethe? Wo fänden sie mehr, das ihnen dienlich ist? Selbst als wir in Velletri genötigt waren, Benzin zu kaufen, musste ich an Goethe denken, nämlich an sein Distichon, das von der deutschen Redlichkeit handelt, als von einer Eigenschaft, die man hier in allen Winkeln vergebens sucht. Der Herr Apotheker nahm uns mehr als das Doppelte dessen ab, was er füglich als Mann von Redlichkeit hätte verlangen dürfen. Hoffentlich wird der sehr rührige Touring-Club Italiens bald überall seine Benzinniederlagen errichtet haben, die diese Essenz zu dem Einheitspreise von einer Lira für den Liter abgeben, was immer noch mehr als das in Deutschland und der Schweiz geforderte ist. In Verlegenheit um Benzin sind wir übrigens bisher nirgends gekommen. Wir fanden immer, was wir jeweilig brauchten, 10 oder 20 Liter, und immer von der Beschaffenheit, wie sie der Motor verlangt. Aber fast durchweg benutzen die Herren Apotheker, denn man findet das Benzin hier nur in den Apotheken, die überhaupt alles Mögliche feilhalten. Sie benutzten die günstige Gelegenheit, uns zu schrauben. Ein Grund mehr dafür, dass man jedes Automobil mit einem wirklich genügend großen Benzinbehälter versehen sollte, damit man sich stets mit dem ganzen Tagesbedarf ausrüsten kann, auch wenn man sich mehr als 100 Kilometer zu durchfahren vornimmt. Denn ist man während der Fahrt genötigt, Benzin zu kaufen, so ist man dem Verkäufer und seinen Forderungen auf Gnade und Ungnade überliefert. Und diese Herrschaften haben genügend Schlauheit, dies zu merken, und ebenso viel Unverfrorenheit, es in zuweilen unverschämter Weise auszunutzen. Von Velletri an beginnt die Ebene, und von Cisterna die Romane an rechnet man den Beginn des Gebietes der Malaria, während die pontinischen Sümpfe erst hinter Torre Treponti beginnen. Die Malaria ist bekanntlich keine scherzhafte, sondern eine recht unangenehme Sache, und wir gedachten keineswegs, sie uns anzueignen. Meister Riegel, unser Führer, der offenbar der Miasmentheorie huldigt, das heißt glaubt, dass man den Keim der Krankheit einatmen könne, hat standhaft die 50 Kilometer hindurch sich Nase und Mund zugehalten, so dass ich annehmen muss, er habe durch die Ohren geatmet. Wir dagegen, darüber belehrt, ist nach dem heutigen Stande der medizinischen Wissenschaft die Übertragung der Krankheit nur durch den Stich einer Mücke, Zanzara, geschieht, die erst nach Sonnenuntergang ihr fatales Geschäft beginnt. Wir haben nur danach getrachtet, dass wir vor Sonnenuntergang aus den Sümpfen herauskommen möchten und haben uns im Übrigen nichts anfechten lassen. Die pontinischen Sümpfe haben uns sogar sehr gut gefallen. Erstlich aus dem Grund, der sie jedem Laufwagenreisenden sympathisch erscheinen lassen muss, weil sie in ihrer ganzen Länge von einer schnurgeraden, ausgezeichnet glatten und fast völlig verkehrslosen Straße durchzogen sind. Hier sollte man Automobilwettfahrten veranstalten. Die Gefahr, Menschen zu beschädigen, ist sehr gering, denn das ganze große Gebiet wird von kaum 100 Menschen bewohnt. Und die Büffel, die in den Sumpfwiesen weiden, sind durch die breiten Kanäle vom Überfahrenwerden geschützt. Aber außer dieser Eigenschaft, die sie dem Automobilfahrer besonders schätzenswert macht, besitzen die pontinischen Sümpfe noch andere Reize. Schön wie das Albanergebirge kann eine Landschaft freilich nicht sein, die eben ist wie die Fläche eines Billards, aber hässlich ist sie darum doch nicht. Einmal hat man zu seiner Linken immer den schönen grün-grauen Gebirgszug mit den braun-grauen Städten und Dörfern daran. Und dann besitzt der außerordentlich üppige Pflanzenwuchs des Sumpflandes selber Farben, die das Auge immer aufs Neue entzücken. Auch ragen aus festerem Boden hier und da wundervolle große Bäume auf. Und ziemlich weite Strecken in der Nähe der Straße sind bereits bebaut. Das Land vor dem eigentlichen Sumpfgebiet scheint sogar ausnehmend fruchtbar zu sein und wird eifrig bearbeitet. Wir hatten Gelegenheit, die Arbeit des Mähens zu beobachten, die von einem Trupp halbwüchsiger Jungen und Mädchen, etwa 12, geschah, zu deren Beaufsichtigung 3 Erwachsene zur Stelle waren, eine Frau, die Besitzerin, und 2 Männer. Diese Männer waren mit Stöcken und einer Flinte ausgerüstet. Wir erkundigten uns, ob sie vielleicht gleichzeitig Jäger seien. »Oh nein«, war die Antwort, »mit unseren Flinten halten wir da die Arbeiter in Respekt, für den Fall, dass die Stöcke nicht genügen sollten. Wir schießen zwar nicht, aber es ist immerhin gut, dass die Leute denken, wir könnten schießen.« Woraus zu sehen ist, dass, wenn auch die Sklaverei längst aufgehoben ist, es hier doch an äußeren Überbleibseln von ihr nicht fehlt. Am Gebirge bemerkt man neu aufgeforstete Strecken, ein Zeichen für die wachsende Einsicht, wie nötig es ist, der weiteren Versumpfung Einhalt zu tun. An eine Entwässerung der Sümpfe denken die Italiener freilich nicht. Das überlassen sie den Deutschen. Ein freundlicher Zufall schickte es, dass wir hier die Bekanntschaft des Mannes machten, der es sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Austrocknung der pontinischen Sümpfe herbeizuführen. Es ist, nicht bloß das Monokel zeigt es an, sondern die ganze Haltung, ein ehemals preußischer Offizier, der Major A.D. Fedor Maria von Donat. Sein Projekt ist nicht etwa der Plan eines Träumers, sondern eine aufgrund eingehendsten Studiums und Nachdenkens gründlichst besorgte Arbeit, die nicht bloß die Wahrscheinlichkeit, sondern die Gewähr dafür bietet, dass, wird nach ihr tatkräftig und tüchtig verfahren, auf diese Weise das große Werk der Trockenlegung der pontinischen Sümpfe ausgeführt werden kann. Aufgrund dieses Planes, dessen Hauptgesichtspunkte schon auf den ersten Blick einleuchten, hat sich eine deutsche Gesellschaft gegründet, die bereit ist, ihn auszuführen, sobald die Besitzer der versumpften Strecken auf die sehr günstigen Bedingungen eingegangen sein werden, die sie ihnen angeboten hat. Dieser Gesellschaft gehören unter anderem der Graf Huttenschapski, der Graf Douglas, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft an. Man hat die Absicht, die toskanische Wirtschaftsweise der Halbbauern einzuführen, die ich bei Gelegenheit der Schilderung unseres Besuches in Bagnano in den wesentlichsten Punkten beschrieben habe. Nachdem sich die hauptsächlich in Betracht kommenden Besitzer lange Zeit ablehnend verhalten hatten, hat es jetzt den Anschein, als sei in ihrer Sinnesart ein Umschwung eingetreten, und Herr von Donat, der durchaus kein Mann der Illusion ist, glaubt hoffen zu dürfen, dass sein Plan bald der Verwirklichung entgegengeführt werden wird. Einstweilen hat er selbst eine größere Fläche versumpften Landes an sich gebracht, die er nach seinem Plane bearbeiten lässt. Man wird dieses Streben nur mit größter Anerkennung verfolgen können, und wir Deutschen haben alle Ursache dazu, darauf stolz zu sein, dass es Männer unserer Nation sind, die einen solchen Plan gefasst und seine Förderung zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Zugleich mit Herrn von Donat lernten wir hier einen jungen italienischen Arzt kennen, der von der Regierung zur Bekämpfung der Malaria hierher geschickt worden ist. Außer großen Mengen von Chinin als Hauptmittel gegen das Sumpffieber hat dieser Herr die göttliche Komödie Dantes und die Verse Carducci's bei sich, aus dessen barbaren Oden er wundervoll vorzulesen weiß. Es ist dies so, wie wenn ein deutscher Arzt etwa den goethischen Faust und Demels Gedichte mit sich führte. Und es sollte mich freuen, wenn ich auch einmal einem solchen begegnete. Dr. Pitaluga weiß übrigens auch in der deutschen Literatur Bescheid und kennt das Werk Friedrich Nietzsches sehr wohl. So rückten wir trotz meines mangelhaften Italienisch bald nahe und fühlten, dass das Wort von den guten Europäern kein leerer Schall ist. Leider konnten wir den großen Jupitertempel, der sich oberhalb Terracinas erhebt, nicht gemeinsam besuchen, da es zu spät war. Wir gingen stattdessen ans Meer hinunter, Muscheln suchen, wobei wir das Glück hatten, ein Haifischei zu finden, das etwa die Form einer Weberspule hat und im Übrigen aussieht, als wäre es aus Zelluloid, deutsch Zellhorn, gemacht. Die Lage Terracinas, die schon Horaz gepriesen hat, ist von der Art, dass man sie würdig darzustellen, in gesteigerter Sprache reden müsste. Wir fühlen, hier beginnt erst recht der Süden. Wir sind am Tore und morgen wollen wir eintreten. Neapel in Bertolinis Palace Hotel, den 15. Juni 1902. Terracina, Fondi, Itri, Formia, Cascano, Capua, Aversa, Neapel. Ein etwas anstrengender Tag, zumal in seinem letzten Teile, aber sehr schön. Man fährt anfangs eine ziemliche Strecke immer ganz nahe am Meere hin, auf einer schönen, noch aus römischer Zeit stammenden Straße, links und rechts von großen Kaktusbüschen, gewaltigen Agaven, Orangen, Zitronen, Granatbäumen begleitet. Herz, was begehrst du mehr? Das Rot der Granatblüte ist das stärkste Rot, das mir bekannt ist. Unsere Mohnblüte kann sich gewiss schon sehen lassen, aber die Nachbarschaft einer Granatblüte hält sie nicht aus. Diese leuchtende Tiefe ist wohl nicht mehr zu überbieten, aber das Stärkste an Farbe überhaupt bleibt doch wohl die Orange, der goldene Apfel. Auch an den Menschen merkt man, dass man in den Süden eingetreten ist. Die Frauen schreiten, im Übrigen nicht eben schön, mit edler Gelassenheit einher und tragen die Tonkrüge ohne Hilfe der Hände auf dem Kopfe, als könnte es gar nicht anders sein. Von den Männern machen den fremdartigsten und einen sehr malerischen Eindruck die berittenen Hirten mit ihren langen, lanzenartigen Stäben, die ihnen etwas sehr Kriegerisches geben. An den nackten Füßen haben sie lederne Sandalen, die mit Wadenriemen an den Beinen befestigt sind. Ich musste an Szenen im Don Quixote denken. Bis Fondi und noch eine halbe Stunde weiter geht es eben hin, dann durch Gebirgsschluchten hinauf nach Itri, einem ordentlichen alten Räuberneste, dem Geburtsorte Fra Diavolos, des Mannes von edler Bildung, wie er uns in der Auberschen Oper vorgestellt wird. Das war damals, als man die Herren Räuber noch für würdige Gegenstände der romantischen Poesie hielt. Johann Gottfried Säume, der in dieser Gegend von Räubern angefallen wurde, dachte nüchterner darüber. Und ich für meinen Teil würde die Banditen auch nicht gerade besingen. Es müsste immerhin unangenehm sein, hier in der Wildnis angefallen zu werden. Doch ist man, glaube ich, im Automobil ziemlich sicher, weil ganz gewiss auch die Räuber davor Respekt haben. Je weiter wir nach dem Süden kommen, mit desto größerer Lebhaftigkeit werden wir begrüßt. Leute, die sich unter dem Schabmesser des Barbiers befinden, enteilen ihm, die Serviette unterm Kinn, die eine Seite noch eingeseift, die andere halb rasiert, und der Barbier fuchtelt hinter ihnen her, ekstatisch mit dem Messer in der Luft herum, uns auf diese Weise temperamentvoll begrüßend. Ein Junge von 13 Jahren etwa, eben im Begriffe, sich die Hosen anzuziehen, hört uns vorbeifahren und lässt die Hosen lieber nacktbeinig als gar nicht hinter uns herzulaufen. Ein andermal hat einer zwar eine Hose, aber sonst nichts an. Die urältesten alten Weiber humpeln herbei und die Säuglinge werden aus den Steckkissen genommen und hochgehoben, damit sie die Benziner, wie der Benzinwagen kurz genannt wird, besser sehen können. Kurz, wir werden als ein Schauspiel betrachtet, das zu versäumen niemand gewillt ist. Am merkwürdigsten benehmen sich die halbwüchsigen Jungen. Und ich bin noch nicht dahinter gekommen, was wohl der Zweck ihrer Übung ist. Nämlich, kaum sehen sie uns herannahen, so stellen sie sich rechts und links des Weges auf, schreien beträchtlich, kauern sich dann nieder und werfen ihre Hüte auf die Fahrbahn, wobei sie sich bestreben, es so zu treffen, dass unsere Räder über die alten Filze wegfahren müssen. Ich weiß nicht. Wollen sie bloß Meister Riegels Geschicklichkeit auf die Probe stellen, indem sie es als selbstverständlich annehmen, dass es sein Bestreben sein müsse, die Hüte zu überfahren? Oder betrachten sie es als eine Art Weihe, wenn ihre Kopfbedeckung mit den Rädern eines noch so seltenen und erstaunlichen Wesens in Berührung kommt? Kurz, seit Rom geschieht es allgemein wie infolge einer stillschweigenden Abmachung. Der, dessen Hut, O Glück, überfahren wurde, schwingt ihn stolz, schreit noch einmal so laut als vorher und setzt ihn triumphierend auf, während die anderen den ihren mit Zeichen aufrichtigster Betrübtheit und Resignation verdrossen aufstülpen. Ihnen gab das Schicksal kein Zeichen der Huld. Diesen Eindruck macht das wunderliche Gebaren, und man könnte denken, dass es den Jungen unbewusst ein Rest aus der alten Zeit ist, wo wohl die begeisterten antiken Gassenjungen dem im Triumph heimkehrenden Imperator ihre Mäntel unter den Triumphwagen geworfen haben mögen, damit wenigstens etwas von ihnen mit dem Manne des Ruhmes in Berührung gekommen sei. Nun sind wir freilich keine Triumphatoren, aber diese Mängel sind auch keine antiken Gassenjungen, und ihnen erscheint ein Automobil sicherlich wie ein Triumphwagen aus märchenhafter Fremde. Übrigens, diese italienischen Gassenjungen, es ist erstaunlich, in welchem Grade sie das ihrer Rasse angeborene Gefühl für schöne Haltung und Bewegung bewähren. Wie so ein Bengel dazustehen weiß, wenn er ausdrücken will, dass er uns sympathisch begrüßt. Es ist entzückend, das eine Bein etwas gebeugt nach vorn, das andere voll ausgestreckt nach hinten, den Oberkörper vorgebeugt und die Arme in der schönsten Rundung winkend ausgestreckt. Niemals würde es einem deutschen Jungen, und hätte er die beste Tanzstunde besucht, beikommen, eine solche vollendet schöne Stellung einzunehmen. Wir sind allzumal Plumpsäcke neben dieser graziös agilen Nation. Vieles wirkt auf uns wie posiert, ist es aber ganz gewiss nicht. Ein Kerl, der sich zum Schlafen auf eine Mauer legt, denkt gewiss nicht daran, eine schöne Pose zu machen, aber wie der da liegt, wie er die Arme unter dem Kopf verschränkt, ein Bein unter das andere zieht, alles ist schön und ausdrucksvoll, eine angenehme Linie. Man bedauert hier nur, dass man nicht mehr Nacktheit zu sehen bekommt. Denn die Lumpen, mit denen die Leute bedeckt sind, wenn man das ein Bedecktsein nennen darf, können nicht gerade schön genannt werden, wenn sie auch in einem gewissen Sinne malerisch sein mögen, während sie dem Auge entschieden viel Schönheit entziehen. Denn die jungen Leute haben hier fast ausnahmslos einen tadellosen Akt. Schon deshalb, weil ihnen jeder Fettansatz fehlt. Man kann dies noch zuweilen beobachten, denn der nackte Körper wird hier immerhin weniger dem Auge entzogen als in unserem Norden, wenigstens bei den Knaben. Frauen und Mädchen sind trotz der großen Hitze luftdicht verpackt, sehr im Gegensatz zu früheren Zeiten. Woraus zu schließen ist entweder, dass die Unschuld des Südens vorüber oder der Beginn der äußersten Moralität da ist. Eine Antithese mit Widerhaken. Die alte Festtracht der Frauen und Mädchen, die wir heute zu sehen, das Glück hatten, ist übrigens bereits von der Art, dass ihretwegen keine Engländerin dem Süden Italiens fern zu bleiben braucht. Natürlich, denn sie ist ja darauf berechnet, möglichst viel Staat zu zeigen, also muss sie aus möglichst viel Stoff bestehen. Sie ist aber doch sehr schön. Sie zu schildern bin ich außerstande. Es ist mir kein einzelner Teil in der Erinnerung geblieben, und ich wüsste nicht zu sagen, von welchem Schnitte die Tracht der Schönen von Formia ist. Ich weiß nur das eine, dass es ein Überschwang von allen Farben war und eine Menge Gold dabei, von Schmuck um Hals und Brust. Es muss ein besonderes Fest der Frauen heute dort werden, vielleicht das einer Ortsheiligen, denn wir sahen auf den Wagen, wohl 20 an der Zahl, mit Ausnahme der Kutscher nur Weiberleut, tirolisch zu reden. Davon aber jede Art, alte und junge, reiche und arme, schöne und andere, denn etwas direkt Hässliches habe ich nicht bemerkt. Dazu war alles zu sehr festes Glanz, man konnte benommen werden von diesem Farbentrubel im grellen Licht. Eine staubweiße Straße, rechts und links mit weit über mannshohen Agaven bewachsen, deren Blätter wie riesige graugrüne Degen sind, ziemlich gerade in einer weiten Ebene laufend, aus der ein paar Ruinen eines alten Aquäduktes braun-grau hervorragen. Und diese ganze Straße entlang wie eine aufgelöste Prozession, teils zu Fuß, teils auf grellbunt bemalten und überdies mit Blumengewinden behangenen Leiterwagen fahrend, nichts als Frauen und Mädchen mit roten, grünen, blauen, gelben Röcken, roten, grünen, blauen, gelben Miedern, roten, grünen, gelben, blauen Schürzen, roten, grünen, blauen, gelben Strümpfen, jede, möglichst alle Farben an sich tragend. Aber alle mit schneeweißem, oben etwas ausgeschnittenem Hemd und dem merkwürdig viereckigen Kopftuch, wie man es von neapolitanischen Bildern her kennt. Und jede entweder ein Kreuz oder eine Fahne oder einen großen Busch Blumen in der Hand. Über dem Mieder vom Hals herabhängend sah man bei vielen große Heiligenbilder auf Stoff gedruckt und mit Goldborden eingefasst. Auffällig war mir die etwas wild aussehende Frisur, die Haare strähnig über die Ohren hängend, darunter viele rote, aber ganz direkt rote Haare. In den Ohren die ungeheuersten Ohrringe, die ich je gesehen habe, wahre Räder. Nun denke man sich das unter einem vollkommen wolkenlosen, intensivblauen Himmel auf einer durchaus schattenlosen Straße, die sofort in eine dichte Staubwolke gehüllt wurde, wo unser Laufwagen sie gerade befuhr. Es war ein unglaubliches Bild. Natürlich fuhren wir möglichst langsam, um möglichst viel zu sehen. Und dennoch wehte das Ganze wie ein Traum vorüber. Nachträglich kommt mir die Empfindung, dass eigentlich eine Musik aus schrillen Flöten und Tschinellen dazu gehört hätte. Es war eine Janitscharenmusik in Farben. Für meine Empfindung schon nicht mehr bloß der Süden, sondern bereits Afrika. Dies auch wegen der teilweise ganz uneuropäisch braunen Gesichtsfarbe der Mädchen. Wir sind heute nochmals Frauen in Landestracht begegnet. Es war in Kaskano, einem hochgelegenen Ort unweit Capua. Diese Tracht war von völlig verschiedener Art, dunkel und streng. Die Frauen trugen das Haar dort schlicht gescheitelt und auf dem Scheitel lag ein sehr feines Stück Spitze. Durch Capua fuhren wir, um nicht zu spät in Neapel einzutreffen, schnell hindurch. Und dann begann eine außerordentlich breite, aber sehr verwahrloste Straße, auf der wir eine solche Menge Staub aufwirbelten, dass ich überzeugt bin, eine Karawane in der Wüste Sahara kann darin unseren Adlerwagen nicht übertreffen. Ein wahres Glück, dass nicht wir es waren, die diesen Staub schlucken mussten. Was man in den staubigsten Gegenden Deutschlands um die trockenste Zeit Ähnliches erleben kann, ist direkt gar nichts dagegen. Und man lernt hier überhaupt erst kennen, welcher Extravaganz der Begriff staubfähig ist. Polverosissima nennt man eine solche Straße auf Italienisch. Und man muss dieses Wort gebrauchen, denn allerhöchst staubig ist viel zu wenig gesagt. In Aversa, das man schon als eine Vorstadt von Neapel bezeichnen kann, war ein Madonnenfest und großes Volksgetümmel. Schnüre über die Straße gezogen und Lampions, Heiligenfahnen und Papierblumen daran. Überall Verkaufsstände, ohrenzerreißende Musik und Lärm jeder nur denkbaren Art. Dazu unsere eigenen zwei Lärmtrompeten und ich mit der Reitpeitsche gegen ein Heer von Gassenjungen kämpfend, das zu Ehren der Madonna durchaus mit dem Automobil fahren wollte. Ich hätte dem Bengeln das Vergnügen wohl gerne gegönnt. Aber da mein Wunsch, unsere Koffer mit nach Neapel zu bringen, meine Menschenfreundlichkeit überwog, so musste ich die Peitsche brauchen. Zwar raubte ich der jungen Generation von Aversa dadurch das Vergnügen einer Automobilfahrt, aber es hatte den Anschein, als sei es ihr schon ein Vergnügen, von einem fremden Herrn verprügelt zu werden, denn je mehr ich zuhaute, umso lauter wieherte die Gesellschaft. Und so kamen denn beide Teile in äußerster Heiterkeit auf ihre Rechnung. Das war der Beginn der Einfahrt in Neapel. Sobald wir in die eigentliche Stadt kamen, wurde es noch hübscher. Ein unglaubliches Gewimmel und alles rennt, strampelt, schreit, gestikuliert. Nur um Gottes Willen hier kein Zündungsmucken, war mein Stoßgebet. Hier nicht weiter zu können und wäre es nur auf 5 Minuten, das müsste eine grausame Prüfung sein. Aber es lief alles glatt, nur dass wir uns ein bisschen verfuhren. Gegen 6 Uhr kamen wir glücklich in unserem Hotel an, das im höchsten Teil Neapels mitten im Parque Grefeo liegt, so hoch, dass wir anfangs glaubten, unser Wagen würde die Steigung nicht nehmen. Er und seine Adlerkunst seien gepriesen, dass er sie nahm. Denn, dem Himmel sei Dank, hier oben ist es still. Nur wer eine halbe Stunde lang durch die Vorstadt Neapels gefahren ist, weiß voll zu würdigen, welche Wollust in der Ruhe liegt. Und doch muss ich gleich hinaus auf den Balkon treten, um zu sehen, ob der Vesuv Flammen speit. Er hat nicht die Güte. Aber da um seinen Gipfel herum ein Kranz von Wolken liegt, sieht der alte Herr aus, als hätte er eine Tonsur und sei geistlich. Das Meer glitzert, blinkert, ja sprüht wie von Silber im Mondlicht. Eben kommt ein riesiges weißes Kriegsschiff von Capri hergezogen, Es tutet, tief, klagend, wie ein verwundetes Ungeheuer. Das aber kennst du von deiner Elbe her besser als ich, der ich dir nun nur noch von Herzen eine gute Nacht, schöne Träume und ein Erwachen morgen früh zwischen einem Halmenmeer von Versen wünsche.